Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, auch wenn wir in den Sendungen der Redaktion 17 Grad gemeinhin versuchen, die Waage zwischen stimmiger Musik und ebensolchen Textbeiträgen zu halten, kann dies nicht bei jedem Thema gelingen. Das enthemmte und gleichsam kalkulierte islamistische Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 ist ein derartiges Thema, bei dem Sie in dieser Sendung ohne die üblichen musikalischen Beiträge auskommen müssen. Sie hören heute einen Teil eines Vortrags von Mitte April 2024, organisiert vom Münchner Linken Bündnis gegen Antisemitismus. Oliver Brankovitsch, der seit knapp 2 Jahrzehnten in Israel lebt und im Übrigen auch Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Stuttgart ist, beschreibt in seinem Vortrag, wie sich der Antisemitismus von allen Seiten, der Horror des 7. Oktober und die Ungewissheit über das Kommende auf die israelische Psyche niederschlagen. Wer die Veranstaltung vollständig verfolgen möchte, findet auf unserer Webseite 17grad.net den entsprechenden YouTube-Link. Dass der ursprünglich geplante Veranstaltungsort im Münchner Gewerkschaftshaus im Zuge massiver Anfeindungen antiimperialistischer und propalästinensischer Gruppen verlegt werden musste, belegt den moralischen und politischen Bankrott einer Linken, die unter dem Label Antifa und Postkolonialismus die Hatz auf Jüdinnen und Juden, auf Israelis mindestens billigend in Kauf nimmt. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Ich muss gleich einschränken, dass es wahrscheinlich nicht spaßig wird. Und bei der Vorstellung von mir selber belasse ich es mal damit, zu sagen, dass ich 44 bin und seit 17 Jahren in Israel lebe und inzwischen so sehr Israeli bin, dass ich mich in der Zeit vor dem 7. Oktober an einem scharf geführten innerisraelischen Streit beteiligt habe. Am Vorabend des Überfalls palästinensischer Terroristen auf Israel war die israelische Gesellschaft scheinbar unheilbar zerstritten. Und wie gesagt, ich hatte auch meinen Teil dabei, der in den letzten Jahren wieder aufgekochte Kulturkampf war kurz vorm Siedepunkt und zwei Gruppen in Israel standen sich unversöhnlich gegenüber bei Protesten für und gegen die Regierung. Die sehr scharf geführten Auseinandersetzungen um die Justizreform und das Verhältnis von Staat und Religion haben bei Beobachtern Assoziationen hervorgerufen zum Zeit der römischen Besatzung und zum jüdischen Bruderkrieg, der seinerzeit den Feinden des jüdischen Volks in die Hände gespielt hat. Und wie sehr der innerisraelische Zwist, der gerade in den Feiertagen, also der 7.10. hat ja das Ende der hohen Feiertage markiert. Während dieser Feiertage hat er sich nochmal verschärft und wie sehr dieser Zwist letztlich in die Entscheidung der Hamas, Israel zu überfallen, hineingespielt hat, wird die Aufarbeitung, schmerzhafte Aufarbeitung nach dem Krieg zu klären haben. Am 7. Oktober wurden die Israelis in schmerzhaftester, denkbarster Weise an die Staatsräson nie wieder erinnert. Der gesichert geglaubte materielle Schutzraum für Juden war mit einem Mal in seinen Grundfesten erschüttert. Palästinensische Terroristen haben im westlichen Negev Menschen geköpft, Menschen allen Alters, bei lebendigem Leib verstümmelt, haben Frauen systematisch zu Tode vergewaltigt und das zum Teil auf den Leichen von deren Freundinnen. Familien wurden lebendig verbrannt und es hat Archäologen gebraucht, die in wochenlanger Arbeit das, was übrig geblieben ist, identifizieren mussten. Bei ihrem bestialischen Treiben haben sich die Terroristen gefilmt und haben zum Teil live gestreamt ihre Gräueltaten. Und wenn man sich die Videos anschaut, dann waren sie beim Vergewaltigen und Morden und Foltern bei bester Laune. Dem Ausbruch der Unmenschlichkeit haben sich tausende palästinensische Zivilisten angeschlossen, die mitgeplündert haben, mitentführt haben und mit vergewaltigt haben. Kein Israeli wird jemals vergessen, was er am 7.10. um 6:30 gemacht hat und an dem Tag. Angefangen hat es mit Raketenalarm, dem ich keinen Glauben geschenkt habe. Und ich war froh, dass meine Tochter nicht davon aufgewacht ist. Aber dann gab es noch einen Raketenalarm und noch und dann die Explosion, dass klar war, es passiert was. Dann sind wir ins Treppenhaus gegangen, wir haben keinen Bunker. Und ich habe geschaut auf dem Telefon, fand das, was ich da gesehen habe, so verstörend, dass ich es ausgemacht habe. Habe dann irgendwann den Fernseher angemacht. Man musste aber immer wieder ins Treppenhaus, das war ein Alarm quasi nach dem anderen. Was ich im Fernsehen gesehen habe, war total verstörend. Das war ein weißer Pickup mit Terroristen auf der Ladefläche, sowie der IS, die durch Sderot fahren. Eine Stadt, doch einige Kilometer entfernt von der Grenze zum Gazastreifen. Obwohl ich die Bilder gesehen habe, habe ich nicht geglaubt, was ich gesehen habe. Dann kam ein Telefon vom Heim, also ich arbeite in einem Altenheim. Ich wurde gebeten, aufgefordert, sofort zu kommen. Meine Tochter mitgenommen und hatte dann mehrere Tage Raketenbereitschaft. Also man muss ja alte Leute dann auch in Sicherheit bringen. Wir haben eine Wohnung dafür bekommen im Heim. Lange, lange Zeit habe ich die Hoffnung mit mir rumgetragen, dass es alles ein schlechter Albtraum ist. Aber dem folgt dann irgendwann der Schock und die Verzweiflung. Und diese Verzweiflung und dieser Schock hält bis heute an und prägt bis heute nicht nur mein Denken und Empfinden, sondern das von allen Israelis. Wenn ich zurückdenke und mir anschaue, was ich gepostet habe auch an dem Tag und notiert habe, es war zunächst die Nachricht, dass es Tote gab. Und dann die Nachricht, dass es 40 Tote gab. Das war schon unglaublich. Ein Anschlag mit 40 Toten. Und dann die Nachricht, dass es 100 Tote gab. Das war total nicht zu fassen. Dann die Nachricht, dass es Entführungen gab. Auch eine unfassbare Nachricht. Und dann hieß es plötzlich, dass es 250 Tote gibt. Und dann kamen die ersten Bilder von den Jubelfeiern in Gaza. Und dann die Nachricht, dass Dutzende Israelis entführt sind in den Gazastreifen. Und dann die ersten Nachrichten vom Massaker beim Nova Festival. Und dann die Nachricht, dass Ortschaften in der Hand von Terroristen sind. Das war unvorstellbar. Dann die Nachricht, dass es 400 Tote gibt und 500 Tote gibt und dass mehr als 100 Israelis entführt sind. Und dann die ersten Berichte von den Gräueltaten und Social Media war voll davon, dass man sich's anschauen konnte. 600 Tote, 800 Tote hieß es, irgendwann waren es 200 Entführte, 1000 Tote. Die Berichte von Massenvergewaltigung und irgendwann hieß es, dass es mehr als 1000 Tote sind und mehr als 200 Entführte. An dem Tag wurden 1200 Morde begangen und 250 Menschen entführt. Immer wenn man versucht hat, irgendwas zu fassen, ist einem wieder entglitten, aufgrund von einer neuen Horrornachricht. Und dann hat es angefangen, dass man es in seinem eigenen Umkreis auch unmittelbar merkt. Ich arbeite im Heim an der Rezeption, mit Rezeptionist rekrutiert. Von einer Kollegin ist der Neffe gefallen bei der Verteidigung am 7.10. Von einer privaten Betreuerin sind drei Töchter auf dem Nova Festival umgebracht worden und wer weiß, was ihnen angetan wurde davor. Ein Freund von mir, mit dem ich auf Fußballspiele gehe, wurde eingezogen. Und aus unserer Fanszene, ich bin Fan von einem kleinen Verein, kam auch die Nachricht, dass ein Fan ermordet wurde auf dem Nova Festival. Dazu kam für mich dann noch die Sorge um die Menschen im Umland von Gaza, weil ich 2018 im Zuge von diesem Feuerterror damals ausführlichere Reportagen geschrieben habe über das Leben im westlichen Negev, sehr viele Menschen interviewt habe und ich sehr Gefallen gefunden habe an diesem Schlag Menschen, an diesen Linkszionisten, an diesen Menschen, die mich so sehr erinnert haben an die Geschichten über die Pioniere. Und ich habe viele Bekanntschaften und auch Freundschaften geschlossen. Und jetzt war natürlich die Frage, was ist diesen Menschen passiert? Ich habe sie nicht sofort kontaktiert, aber dann doch eine Bekannte von mir, Zameret aus Natifa Zera, deren Haus war tatsächlich nur ein paar wenige hundert Meter entfernt von der Grenze. Und Zameret hat an einer Sichtblende, die errichtet wurde gegen Scharfschützen, an der Gaza zugewandten Seite in monatelanger Arbeit ein Mosaik angebracht, ein ganz großes Mosaik, auf dem stand Shalom auf Hebräisch und Salam auf Arabisch, womit sie den Menschen auf der anderen Seite eine Friedensbotschaft überbracht hat. Ihr war es immer ganz wichtig, also sie wusste, dass es Terroristen gibt auf der anderen Seite, aber ihr war es sehr wichtig, diese von Zivilisten zu unterscheiden. Und sie hat angenommen, dass die Mehrheit der Menschen auf der anderen Seite genauso wie sie interessiert sind am friedlichen Nebeneinander. Als ich sie gefragt habe 2018, ob sie mit dem Gedanken spielt, wegzuziehen, hat sie gesagt, nein, sie wird von dort niemals weggehen. Und heute sagt sie, dass sie wahrscheinlich nicht mehr zurückkommt und auch, dass sich ihre Sichtweise auf die Palästinenser sehr geändert hat. Martin ist ein wirklich guter Freund von mir aus dem Kibbutz Magen. Den habe ich auch 2018 kennengelernt. Also wir haben uns dann wirklich befreundet. Ich war oft mit meiner Tochter bei ihm und das ist schon ein älterer Mann und meine Tochter ist im Alter von seinen Enkeln auch und waren viel im Kibbutz, im kleinen Zoo und im Schwimmbad. Meine Tochter hat mich genervt, immer, dass sie da hinziehen will. Die ganze Zeit hat sie mir gesagt, dass das der schönste Ort in Israel ist und dass sie da hinziehen will. Martin hat den 7.10. auch überlebt. Alle aus Magen, die in Magen waren, haben überlebt, weil Magen der einzige Ort war, in dem die Terroristen zurückgeschlagen werden konnten. Das ist zu verdanken vor allem dem Reservemajor Baruch Cohen, ein 72-Jähriger, der wirklich Militär atmet und mit dem ich auch bekannt war durch Martin und mit dem ich mich auch öfters schon unterhalten hatte davor. Und ich habe Martin natürlich auch nach Baruch gefragt. Baruch war in Magen sehr verlacht. Warum? Weil er immer gesagt hat, es wird der Tag kommen, da müssen wir uns hier alleine verteidigen. Und er hat dafür eine Bürgerwehr gegründet und hat die Leute von der Bürgerwehr immer eingeschworen auf dieses Szenario. Und das war der eine Grund, warum die Leute von Magen verschont wurden. Und der andere war einfach nur purer Zufall, dass 6.30 Uhr jemand, der daheim nicht rauchen darf, auf den Hügel gegangen ist von Magen, da ist die höchste Anhöhe vom westlichen Negev, und von dort 6.30 Uhr gesehen hat, wie die mit den Pickups und den Motorrädern kommen. Und hat dann die paar Leute von der Bürgerwehr sind in Stellung gegangen und haben in einer vierstündigen Schlacht die Angreifer abgewehrt. Der Baruch Cohen selber wurde schwer verletzt und hat seitdem nicht mehr gesehen. Der hat ein Bein verloren, nachdem seine Karre, die er direkt in die Terroristen reingefahren hat, von der RPG getroffen wurde. Baruch hat mir mehr erzählt, noch in den Treffen, die ich davor mit ihm hatte. Und Baruch ist mehrmals die Woche an die Grenze gegangen und hat palästinensische Krebspatienten in israelische Krankenhäuser gefahren und wieder zurück. Und Baruch war auch jemand, der überzeugt war, dass auf der palästinensischen Seite des Zauns es eine Mehrheit gibt, die sich zurücksehnt nach dem Nebeneinander, wie es bis Mitte der 80er Jahre der Fall war, als Israelis an den Strand von Gaza gefahren sind. Diese Fehleinschätzung bezüglich der palästinensischen Bevölkerung war sehr weit verbreitet in diesem Landkreis Eshkol, in dem die Kollektivsiedlungen und Genossenschaftsdörfer liegen, die am härtesten getroffen wurden. In Eshkol gab es die meisten Fürsprecherinnen für einen palästinensischen Staat in ganz Israel. Und es war auch der linkeste Landkreis in ganz Israel. Und es gab eine Überzeugung, dass es auf palästinensischer Seite eine Mehrheit geben müsse, die gleichfalls wie sie an einem friedlichen Nebeneinander interessiert sind. Allerdings gab es an dieser Überzeugung schon 2018 die ersten Zweifel. Und Martin selber hat 2018 war der Sturm auf den Zaun, wenn ihr euch daran erinnert. Und da wurden ja viele Palästinenser getötet von der israelischen Armee, was einen weltweiten Aufruhr bedeutet hat. Und Israelis wurden dafür an den Pranger gestellt, auch hier in Deutschland. Und Martin hat damals gesagt, dass die Bilder sehr, sehr unschön sind und dass er die sehr bedauert. Aber, und das habe ich nochmal nachgeschaut in meinen Notizen, er hat tatsächlich gesagt, er will in seinem Leben nicht erleben, was passiert, wenn sie es schaffen, die Grenze zu überwinden. Ein weiterer, also ich habe wirklich viele Leute kennengelernt. Ich war auch in Beri, habe in Beri Leute interviewt, bin mit einem von Beri auch befreundet geblieben, der Rami Gold, der Sicherheitsbeauftragte von Beri. Der hat mir erzählt, dass Beri 2018 die Unterstützung für die Palästinenser eingestellt hat, die bis Anfang der 2000er, also bis zur zweiten Intifada, in Beri gearbeitet haben und dann nicht mehr gekommen sind, weil sie nicht mehr kommen konnten. Angefangen deswegen, weil sie es von der Hamas, die hat den Menschen die Arme und Beine gebrochen, die nach Israel gegangen sind zum Arbeiten. Und die Leute in Beri haben gesagt, die Leute können nichts dafür und haben die weiter bezahlt. Also viele, viele Jahre lang haben die bezahlt, obwohl die nicht gekommen sind. Und das haben sie 2018 im Zuge von dem Feuerterror eingestellt. Und da hat mir der Rami gesagt, dass ihm die Palästinenser wirklich willkommen sind als friedliche Nachbarn und er die Hand ihnen ausstreckt, wenn sie in einem friedlichen Nebeneinander interessiert sind, aber hat er gesagt, wenn sie Krieg wollen, dann bekommen sie Krieg. Und ich weiß nicht, wie er es damals gemeint hat, aber am 7. Oktober wurden in Beri 130 Bewohnerinnen grausam ermordet und der ganze Kibbutz verbrannt. Eine Bekannte von mir, die über den Landkreis Eschkol hinaus auch bekannt ist und mit der ich auch bekannt bin, weil ich sie damals deswegen besucht habe, die gilt als die inoffizielle Botschafterin des westlichen Negevs, Adel Remer, die auch noch die Zeit miterlebt hat selber, wo Israelis auf dem Markt in Gaza und an den Strand von Gaza gefahren sind. Und Adel war eine Friedensaktivistin, eine Befürworterin von dem israelischen Abzug 2005 auf jeden Fall. Und sie hat es immer für möglich gehalten, dass es Frieden gibt. Und weil sie gesagt hat, auf beiden Seiten wollen die Völker und die Menschen wollen Frieden. Und das liegt an der Herrschaft, dass es nicht zustande kommt, und sie hat geglaubt, dass es irgendwie möglich ist, den Konflikt friedlich zu lösen, diplomatisch. Und ich habe von ihr eine Rede eingeholt für eine der Solidaritätskundgebungen, die ich in Stuttgart organisiert habe. Und in der hat sie auch das nochmal erzählt, wie sehr sie daran geglaubt hat, an den Frieden, aber sie hat dann auch, das kann ich zitieren, also die Übersetzung davon, gesagt, die Realität sind aber geköpfte Babys, brutal vergewaltigte und gefolterte Frauen, die nach ihrer Ermordung durch Gaza geschleift wurden, zerstückelte Männer und gefangen genommene Kinder. Adel selber hat nur sehr knapp überlebt in ihrem Schutzraum. Und ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber diese Schutzräume, die kann man nicht abschließen. Die sind gegen Raketen und für den Fall, dass irgendwas passiert, muss ja die Rettung da rein. Und deswegen kann man die nicht abschließen. Das heißt, diese Leute im Umland von Gaza saßen stundenlang da und haben diese Türgriffe nach oben gehalten. Und so auch Adele, 7 Stunden lang. Und ihr Schwiegersohn war ein paar Häuser weiter mit ihren 3 Enkeln. Und bei dem waren die Terroristen bereits im Haus und haben sich dem Schutzraum angenähert. Aber der hatte eine Waffe und ist dann rausgestürmt, hat einen umgebracht, der andere ist geflohen, dem ist er nach, dann waren da aber mehrere, dann ist er wieder zurück, aber er hat dann auch überlebt und die Enkelkinder auch, andere in Nirim nicht. Ich habe eine Solidaritätsreise organisiert, die vor 3 Wochen oder so zu Ende gegangen ist, und wir sind zu Adel gegangen auch, und die hat uns durch Häuser geführt. nicht durch Häuser von Ermordeten und nicht durch Häuser von Entführten, aber durch Häuser, in denen die Bewohnerinnen überlebt haben in den Schutzräumen. Diese Häuser wurden angezündet, um die Leute aus den Schutzräumen zu zwingen und sind übersät von Einschusslöchern. Das sind ganz grausige Anblicke. Und sie bringen einem auch diesen 7. Oktober sehr nahe, weil es aus den Zahlen ganz konkrete Schicksale machen. Also mich hat es ganz hart erwischt, als ich in einem Kinderzimmer stand, also verwüstet und mit überall Einschusslöchern und das Bettwäsche von Maccabi Haifa. Ich habe mich für Fußball interessiert und dann an die Wand geschrieben von einem Kind, Maccabi Haifa Alufa, also Maccabi Haifa ist Meister, und dann noch ein Aufkleber von Messi drüber. In dem Moment konnte ich mir das so richtig vorstellen, dieses Kind. Und andere Kinder haben nicht überlebt. Und die Außenkameras in Nirim haben festgehalten, dass Dutzende palästinensische Zivilisten gekommen sind, während die Hamas noch massakriert hat, haben die geplündert, und es waren Kinder, palästinensische Kinder, die auf den Fahrrädern von israelischen Kindern, die abgeschlachtet wurden, durch den Kibbutz gefahren sind. In Sderot, das ist eine Stadt im Umland von Gaza, ein Bekannter von mir, Dorf, unweit von seinem Haus, wurde eine Gruppe von Holocaust-Überlebenden, die einen Ausflug machen wollten ans Tote Meer, alle ermordet. Und der Fahrer hat überlebt, weil er sich totgestellt hat, unter den Leichen von den Holocaust-Überlebenden. Das ist das, was ich ich habe oft in meinem Leben vor dem 7.10. Vorträge gehalten über Holocaust-Pädagogik. Und dass es eben um einzelne Schicksale, dass man einzelne Schicksale erzählen muss und nicht nur die Zahlen nennen. Und in Israel ist aber so, dass nicht so wie in Deutschland, wenn was passiert, dann wird der Name genannt und die Anzahl der Toten, und damit hat sich's. In Israel werden die Leute vorgestellt. Aber bei 1200 Toten und 250 Entführten und so vielen Verletzten wird die ganze Zeit erzählt. Die ganze Zeit wird in den Medien erzählt. Und das kann man sich anhören, vielleicht eine halbe Geschichte, je nachdem, was man für Nerven hat. Oder eine ganze Geschichte, oder zwei, oder drei. Aber irgendwann erschlägt es einen. Aber es geht immer weiter und weiter. Alle Opfer werden mit ihren Geschichten präsentiert und ihre Angehörigen auch. Und die Riesenfrage natürlich für die Israelis, wie das überhaupt passieren konnte. Am 6.10. waren es 50 Jahre von Yom Kippur-Krieg, das als das schlimmste Geheimdienst- und Militärgeheimdienstversagen überhaupt galt. Und alles, was am 7. Oktober passiert ist, hat das Versagen weit, weit in Schatten gestellt. Und so muss sich die Armee ewig anlasten lassen, dass palästinensische Terroristen stundenlang im westlichen Negev wüten konnten. Am 7.10. zerbrach unwiederbringlich eine Gewissheit, die Gewissheit, durch eine unfehlbare Armee und Hightech geschützt zu sein. Also in diesem Nahen Osten, umgeben von vernichtungsantisemitischen Feinden, war das überhaupt die Voraussetzung dafür, ein normales Leben zu führen. Aber sowohl die Gewissheit, dass die Armee unfehlbar ist, hat sich zerschlagen, aber auch uns wurde erzählt, dass nichts passieren kann, weil man diesen Hightech-Zaun hat. Der Baruch konnte mir da Vorträge halten, wie der runterreicht bis zum Grundwasser und von den Sensoren und so weiter. Und am Ende wurde er mit Hausschuhen eingetreten. Die palästinensischen Terroristen sind 24 Kilometer weit nach Israel eingedrungen, um zu massakrieren, und sie hatten Karten dabei, in denen eingezeichnet war, von den Kibbutzim und Moschawim, Haus für Haus, wer dort wohnt, Hund, Katze, alles. Das ist ein unglaubliches Geheimdienstversagen von den Israelis, da nicht dahinter gestiegen zu sein. Und entsprechend ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diesen Staat seitdem mit Zweifeln übersät. Dieser 7. Oktober kann eigentlich gar nicht begriffen werden und der Versuch, den zu realisieren, der verläuft so zäh und traumatisch. Ich sage, dass hier bestimmt auf den 7. Oktober, der 8. Oktober gefolgt ist und auf Oktober, November und auf 2023, 2024 und auf Winter, Frühling, aber in Israel ist das nicht der Fall. In Israel ist immer noch der 7. Oktober. Alles bezieht sich auf den 7. Oktober und wird in Relation dazu gesehen. In Israel hat der 8. Oktober noch nicht angefangen. Dieser 7. Oktober, das ist eine endlose Gegenwart von diesem 7. Oktober und wird verkörpert auch durch die israelischen Geiseln, die immer noch in Gaza festgehalten werden, aber auch durch die Binnenvertriebenen, zehntausende Binnenvertriebene, durch die Trauer um die Opfer, durch die vielen, vielen Verletzten, also mehr als 500 Amputationen mussten schon vorgenommen werden, die den Weg ins Leben zurücksuchen, durch die vielen schwer Traumatisierten, und ich sage die vielen schwer Traumatisierten, weil traumatisiert sind alle. Es ist ein Leben in einem anhaltenden Albtraum und Teil von diesem Albtraum ist, morgens die Nachrichten aufzumachen. Weil es geht einfach mit den Horrornachrichten immer weiter. Nach Beginn der Bodenoffensive waren irgendwann, also die hat schon damit angefangen, dass es ein Desaster gab um einen Truppentransporter, wo mehrere Soldaten dann gleich am ersten Tag der Bodenoffensive ums Leben gekommen sind. Und wenn wir von Soldaten reden, wir haben in Israel keinen Söldnerheer. Wir kämpfen mit dem Mathelehrer und dem Nachbarn und dem Arbeitskollegen und vor allem mit 19-, 20- und 21-Jährigen. Irgendwann waren 100 von denen tot bei der Bodenoffensive, gefallen. Dann diese Katastrophe mit diesen drei versehentlich getöteten Verschleppten. Die Angriffe aus dem Norden. Irgendwann wurden mehr als 100.000 Binnenflüchtlinge gezählt. Es gab Anschläge. Dann waren irgendwann 200 Israelis gefallen bei der Bodenoffensive. Und irgendwann waren die Geiseln 100 Tage in Gaza festgehalten. Und irgendwann waren 600 Soldaten, die seit dem 7.10. einschließlich des 7.10. gefallen sind. Und am 7.4. war es ein halbes Jahr geiselhaft für Israelis. Also von den 134 oder 133 wird uns von den Israelis gesagt, sind noch ca. 100 am Leben. Der amerikanische Geheimdienst sagt nicht mal die Hälfte. Aber es ist klar, es sind immer noch Geiseln am Leben. Man bekommt ständig die Nachricht von ermordeten Geiseln. Zuletzt die Nachricht, dass viele Überlebende vom Nova Festival sich das Leben genommen haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben zu leben. Und die bis vor ein paar Tagen noch schwebende Sorge vor einem iranischen Angriff kam noch dazu über allem. Und der weltweite Antisemitismus, den Israel ist natürlich auch mitbekommen. Und der ist schockiert. Und der ja tatsächlich ist. Und wenn ich mir heute überlege, es ist so, meine 12-jährige Tochter ist nirgends auf der Welt sicherer als im Krieg in Israel. Ich könnte die hier nicht auf die Schule schicken, nach dem, was ich hier weiß und gehört habe, von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Besonders belastend das Schicksal der Geiseln. Die und ihre bangenden Familien sind überall präsent, überall. Und es gibt niemanden in Israel, der sich nicht vor dem Einschlafen verrückt macht mit dem Gedanken, was die jetzt gerade zu erleiden haben. Das war noch mal härter, als die Kinder noch in Haft waren. Und diese Geiseln werden einem so persönlich, dass wenn man heute die ganzen Plakate anschaut, nicht nur die Kinder, alle, denn man kennt die Geschichten und kennt fast die Leute. Für mich, was mir schlaflose Nächte bereitet hat, war dieser Oad, dieser kleine Junge, dieser 8-Jährige, Fan von Hapoel Be'er Sheva und so diesen Rubik und so introvertiert. Das hat mich total irgendwie so stelle ich mir vor, war ich vielleicht mit 8 Jahren. Und noch schlimmer für mich, am allerschlimmsten, Gali Tarschanski, 13-jähriges Mädchen, was auch hätte meine Tochter sein können, die 12 Jahre alt ist. Und zuletzt die Horrornachricht, etwas, was viele schon oder eigentlich alle schon vermutet hatten, aber was nie ausgesprochen wurde. Und Amit Susanna, eine der befreiten Geiseln, hat gesagt, dass diese Frauen in Geiselhaft alle vergewaltigt werden. Und das wahrscheinlich jetzt schon ein halbes Jahr lang und auch jetzt noch. Es ist so, dass trotz diesem unverzeihlichen Versagen von dem Sicherheitsapparat und der Führung der Armee, das ganze Land seit dem 7. Oktober den israelischen Streitkräften salutiert und vor allem den einfachen Soldaten, die diesen zweiten israelischen Befreiungskrieg kämpfen. Es wird oft gesagt, das ist wieder Yom Kippur-Krieg, aber das ist ein minder guter Vergleich. Wenn, dann der Vergleich mit dem Befreiungskrieg, Krieg um die Existenz, das allererste Mal seit 1948, dass auf israelischem Boden gekämpft wurde. Und das 2 und in manchen Gebieten sogar 3 Tage lang. Und uns ist heute klar, also wenn ich mit meiner Tochter da gewesen wäre, bei Martin, dann hätten sie uns massakriert, gefoltert, abgeschlachtet, entführt. Und jeder weiß, dass zwischen uns und dieser Horde von Bestien vor unserer Haustür kein Zaun mehr ist, der uns schützt. Und nichts ist, das uns schützt, nur die israelische Armee. Diese Soldaten sind die einzige, was noch zwischen uns und denen steht, die uns massakrieren wollen. Der 7.10. hat ganz klar aufgezeigt, dass jeder und jede, die den Weg der Terroristenkreuz abgeschlachtet wird, links, rechts, religiös, säkular, egal. Und so lag die Rekrutierungsquote in Israel im Verhältnis zum Zahl der Einberufungen bei über 130%. Meine Familie väterlicherseits ist vom Balkan. Als der Balkankrieg war, sind sowohl in Kroatien als auch in Serbien die Einberufenen haben versucht zu flüchten in großen und mussten an der Grenze zurückgehalten werden. In Israel haben junge Menschen versucht, verzweifelt zurückzukommen ins Land, wenn sie nicht im Land waren, um zu kämpfen. Gaza, dank Hilfsgeldern und auch eurer Steuergeldern, gibt es nicht nur überirdisch, sondern auch unterirdisch und stellt dadurch eine beispiellose militärische Herausforderung auch dar. Die israelische Armee ist am Anfang nicht in die Tunnel gegangen, weil sie es für zu gefährlich erachtet hat für die Soldaten. Aber dann nach einiger Zeit haben sie ober- und unterirdisch gekämpft. Entsprechend groß ist natürlich die Angst und Sorge um Söhne, Brüder, Väter, Arbeitskollegen und Freunde, die dort kämpfen. Und jeder hat im Familien- und Freundeskreis Israelis, die gefallen sind. Das ist dieser Teil an der Front, den jeder kennt, wenn er sich Krieg vorstellt. Aber das ist so, das war im Krieg und ich konnte mir das auch nicht vorstellen, weil das, obwohl es den Krieg im Balkan gab, ich das ja auch nur vermittelt mitbekommen habe, aber wenn man sich da drin befindet, dann gibt es sowas wie einen Kriegsalltag, der sich überall äußert. Also zunächst mal werden alle Fahrer rekrutiert für die Armee, alle Busfahrer natürlich auch, dann fahren irgendwelche Leute, die sonst im Tourismus arbeiten, die Busse, die wissen gar nicht, wo die Haltestellen sind und so. Und die Läden sind zu zum Teil, weil die beim Großmarkt das Zeug holen sollen, weil niemand das bringt mehr. Und für mich, ich muss das Kind überall hin mitnehmen. Man kann ja das Kind dann nicht 2 Minuten alleine lassen, überall hin. Wenn in Israel, gibt es viele, die fahren so diese Hilux und überhaupt so diese Pickups. Und die haben alle jetzt eine israelische Fahne hinten drauf gemacht. Warum? Weil wenn wir heute so einen Hilux sehen, ohne israelische Fahne, dann kommt die erste Assoziation, dass das ein Terroristenfahrzeug ist. Und man hat so vor dem inneren Auge die Terroristen hinten mit drauf. Man muss den Kindern das alles vermitteln, was passiert. Im Heim, wie gesagt, der Raketenalarm. Aber noch viel schlimmer, diese Leute haben Kinder, Enkel, Kinder, Urenkel und eine so große Familie, dass sie auch entsprechend dann die Opfer, viele beklagen in ihrer Familie, was sich dann auch bemerkbar macht. Und wenn wir, und natürlich viele haben dann auch Angehörige, die kämpfen. Wenn die dann einen Tag oder zwei Erfrischung haben, dann kommen sie ins Heim, um Opa und Oma besuchen. Und das ist alles sehr emotional im Heim, weil dann viele Leute auch, die einfach nur sehen, einen Soldaten in Uniform, und dann anfangen zu weinen. Also nicht nur die alten Leute, auch die Betreuer. Und das ist sehr emotional, wenn man das dann sieht. Weil, wie gesagt, das ist jedem klar, dass das das einzige Grund ist, warum man noch am Leben ist, dass die kämpfen. Und das, also wie gesagt, ich habe viele Freunde, die haben mir erzählt, dass getroffen habe ich kaum jemanden in der Zeit. Zum ersten Mal so weggehen war vor ein paar Wochen. Vielleicht vor 5 Wochen oder so, monatelang war das nicht. Viele Freunde haben erzählt, dass sie nachts durch die Wohnung laufen und nicht wissen, wohin. Und bei mir war es so, was mir so ein bisschen geholfen hat beim Einschlafen, war, wenn irgendwann später, zu späterer Stunde, die Kampfflugzeuge bei uns über das Dach geflogen sind. Warum? Weil ich dann gewusst habe, die Armee ist da. Und wenn ich, also man kapiert es dann schon, wenn Krieg ist. Ja? Entweder man gewinnt und steckt seine Fahne bei dem Gegner rein, oder man verliert. Und dann stehen die Terroristen bei einem vor der Haustür. Entsprechend bewertet man dann auch ein Bild, wo eine Fahne bei den anderen reingesteckt wird. Und entsprechend war das etwas, was mir zugesagt hat. Als eine israelische Fahne auf den Palästinaplatz in Gaza-Stadt gesteckt wurde. Und heute wird es mehr als Rassismus ausgelegt. Und was ich drüber geschrieben habe, Beauty of Palestine, bezog sich auf eine Gruppe, so eine Facebook-Gruppe, die mich furchtbar aufgeregt hat, auch in der Zeit. Die haben immer Bilder gepostet von israelischen Städten und drüber dann die als palästinensisch verkauft. Also, aber das heute zu erklären, 5 Monate später, naja, deswegen sind wir nicht im DGB-Haus. Den Israelis ist völlig klar, dass die Taten der Hamas allein deren Antisemitismus entspringen und sich nicht darauf beziehen, wie und was jetzt gerade die israelische Regierung genau tut, und die sich beziehen auf die Existenz von Israel. Und die Israelis wissen, dass sie diese Existenz nur zusammen verteidigen können. Und deswegen kämpfen Fans von Beitar Jerusalem und Hapoel Tel Aviv Schulter an Schulter in Gaza. Davor hätten sie sich noch gegenseitig die Fresse eingeschlagen, wenn sie sich getroffen hätten auf offenem Feld. Und wenn man sich die Liste der Gefallenen anschaut, das sind linke Kibbutz, nix, und rechte Siedler und Bewohner von liberalen Städten im Zentrum und von Entwicklungsstädten in der Peripherie, die sich bis zum 7. Oktober noch bei den Barrikaden gegenüberstanden. Das sind Säkulare und Religiöse und Drusen. Leute, die für die Reform waren und Leute, die gegen die Reform waren. Und die alle zusammen gefallen sind im Kampf gegen diesen furchtbaren Feind. Es kam am 7. Oktober noch zu zahlreichen Heldentaten. Und diese Heldentaten haben tausenden Israelis das Leben gerettet. Und wenn man sich diese Geschichten ansieht, dann wird auch hier das deutlich. Zum einen waren das Anführer von den Sozialprotesten, von den Antiregierungsprotesten, von Protesten gegen die Justizreform, die bis zum 6. Oktober noch als Anarchisten und Verräter galten. Also bekannte Anführer von diesen Protesten. Yair Golan, Noam Tibon, Israel Sif, die alle auf eigene Faust runtergefahren sind ins Umland von Gaza und dort Terroristen getötet haben und Menschen gerettet haben. Es waren Beduinen aus der Al-Kanawi-Großfamilie, aus Rad, die aus Schleichpfaden aufs Noah-Festival-Gelände gefahren sind und dort Leute gerettet haben. Es war eine Frau marokkanischer Herkunft, Rachel Edri, die in Ofakim Terroristen stundenlang mit Gebäck und Tee hingehalten hat. Es war ein rechtsradikaler Minister, der sich den Polizisten in Ofakim angeschlossen hat, um gegen die Terroristen zu kämpfen. Rechte, Linke, Juden, Nicht-Juden und viele haben den ultimativen Preis gezahlt für ihren Heldenmut. Die Regierung, ja, die wurde zusammengestellt mit dem Ziel, den liberalen Teil der Gesellschaft, der israelischen Gesellschaft zu bekämpfen, und war mit dieser Situation, wie sie sich eingestellt hat, völlig überfordert, hilflos überfordert. Und gerettet wurde Israel durch eine auf WhatsApp organisierte Verteidigung am 7.10. Und seit dem 7.10. von heroisch kämpfenden Soldaten in den Tunneln und überirdisch Gaza, diese einfachen jungen Leute, 19, 20, 21, retten uns alle. Und sie treten damit auch heraus aus dem Schatten der Pioniere, der Gründergeneration, der so alles, also alles war überschattet von deren großen Heldenkampf 48 gegen die arabische Übermacht und von diesem großen Sieg 67. Und an das es niemand mehr, keine Generation mehr herankommen zu sein schien. Aber es ist in Israel schon klar jedem, dass diese Soldaten, die heute kämpfen, noch viel mehr leisten. Des Weiteren wurde Israel gerettet von den Amerikanern. Damit ist eine Gewissheit der Rechten zerbrochen. Also egal, zur Not kämpfen ja auch alleine funktioniert nicht. Die haben den Flugzeugträger geschützt und damit erstmal verhindert, dass die Hezbollah gleich mal mitmacht. Und Israel wurde gerettet durch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den ich beschrieben habe. Und ich möchte kurz eine zivilgesellschaftliche Organisation vorstellen, damit man sich das, damit das ein bisschen deutlich war, was da passiert ist und immer noch passiert seit dem 7. Oktober. Das sind Achim Leneschek, die gendern sich inzwischen, das sind Achim und Achayot Leneschek, die Waffenbrüder und Schwestern. Ein basisdemokratischer Zusammenschluss von Reservisten der israelischen Armee, die sich zusammengeschlossen haben, um kreativ und entschlossen sich einzubringen in die Proteste gegen die Justizreform. Und sie haben diese Antiregierungsproteste massiv gestärkt und waren den Regierungsbefürwortern nicht nur ein Dorn im Auge, sondern wurden diskreditiert und zu Antizionisten erklärt und zu Anarchisten und zum Teil auch zu Terroristen. Da gab es irgendwie keine Grenze des Geschmacks. Und diese Waffenbrüder und Schwestern haben sich am 7. Oktober über Nacht gewandelt in eine hochprofessionelle Hilfsorganisation, die rund um die Uhr im Einsatz ist bis heute. Das sind Patrioten, die sich bis dato gegen die Gefahr von innen gestellt hatten und im Chaos der ersten Kriegstage, der ersten beiden Kriegstage beschlossen haben, alle ihre Anstrengungen dem Sieg der israelischen Armee unterzuordnen und der Unterstützung der Betroffenen. Am 7. Oktober selber haben Mitglieder der Organisation auf eigene Faust im Süden gekämpft. Sie haben Transporte für Soldaten an die Front koordiniert. Also das heißt, sie haben ihr WhatsApp-Netz genutzt, um Leuten, die kämpfen wollten, Trams zu geben in den Süden. Also das war ein Samstag, da fahren keine Züge und keine Busse. Und das hat ewig gedauert, bis die Regierung dahinter gestiegen ist, dass man da die Züge und Busse fahren lassen muss. Also haben die Leute runtergefahren, dass sie kämpfen können. Und sie haben dann auch Leute gerettet von dort. Also sie haben Leute, die kämpfen konnten, runtergefahren und Leute, die gerettet werden mussten, gerettet. 4.000 am 7.10. rausgeholt aus dem Kriegsgebiet. Und dann in der Folge haben sie zum Beispiel mit ihrem freiwilligen Netzwerk 40 Restaurants in Tel Aviv, wer schon mal in Tel Aviv war, der weiß, dass da nichts ist mit Koscher. Ja. Da wurden erstmal 40 Restaurants Koscher gemacht. Und in diesen 40 Restaurants wurden jeden Tag 30.000 Mahlzeiten hergestellt, die dann an die Truppen gegeben werden konnte und die jeder essen konnte, auch die, die koscher essen. Die Hightech-Leute, die auch eine sehr starke Fraktion waren in diesen Antiregierungsprotesten, haben ein Informationszentrum aufgezogen, um technologiegestützt alle Bilder und Filmdokumente auswerten zu können, weil so viele Leute vermisst waren, also um festzustellen, wer entführt, wer getötet ist. Und die staatlichen Institutionen, einschließlich des Geheimdienstes, haben angefangen, den Waffenbrüdern und Schwestern zuzuarbeiten, weil die diese Arbeit besser gemacht haben, als es die staatlichen Stellen hätten machen können. In den Orten, an denen sich die Binnenflüchtlinge gesammelt haben, haben die Waffenbrüder und Schwestern Stützpunkte für gezielte Hilfe aufgebaut, Waschsalons, Kindergarten, Grundbedarf gerichtet, auch medizinische und vor allem aber auch die psychologische Versorgung, die wichtig war. Es wurde schnell klar, dass die Leute Erfahrungen gemacht haben, die Erfahrungen sind vom Holocaust. Und da hat man dann auch angefangen, professionelle psychologische Hilfe anzubieten. Was auf ein Problem verweist jetzt, wenn man sich das anschaut, Israel immer die große Start-up-Nation, aber die Kehrseite war eben, dass Israel einen schwachen öffentlichen Dienst hatte, weil jeder geht in die Privatwirtschaft. Und so hatte man im öffentlichen Dienst, der konnte das nicht auffangen, diesen Hilfsbedarf, den es dort gab. Die Achim Leneschek und Achayot Leneschek haben einen mächtigen Zweig zur Unterstützung von Landwirtschaft und Industrie mit Freiwilligen entwickelt. Und das kam vielen Leuten auch, also zunächst mal war es total wichtig, also fast alle Landwirtschaftsprodukte kommen aus dem Eschkol und aus dem westlichen Negev, 100% der Kartoffeln, 80% oder 90% der Tomaten, also wenn das alles verfault und die Gastarbeiter sind ja alle geflüchtet, dann haben wir kein Essen mehr in Israel. Das heißt, es musste unbedingt geerntet werden und was auch immer man in der Landwirtschaft sonst machen musste, das musste getan werden. Aber jeder Israeli hat ja auch den Drang, etwas zu tun. Kämpfen natürlich. Aber also das ist natürlich das erste und dominierende Gedanke, dass man kämpfen möchte. Aber also ich zum Beispiel kann überhaupt nicht kämpfen. Ich stehe da nur im Weg rum dann. Weil ich war auch nie beim Bund oder sowas. Also ich weiß wirklich nicht, wie man kämpft. Aber ich will natürlich auch was tun. Also habe ich halt hier, zum einen habe ich diese Solidaritätskundgebung organisiert, aber das war nicht genug. Ich musste noch was tun, also übrigens auch, um nicht verrückt zu werden. Und ich bin dann viel in die Landwirtschaft gegangen, um dort zu helfen. Also ich war sehr, sehr viel aber im Heim, also das war gar nicht so oft. Aber hier und da, wenn ich einen Tag frei hatte, dann bin ich, oder mir dafür einen Tag freigenommen habe, eben auf die Felder gegangen. Und das war meistens in En Bassor. Das ist so ein Ort wirklich gegenüber von Khan Yunis. Und wenn wir da gepflückt haben, dann da war auch nicht weiter von der Artilleriestellung, also sowas, wo bei jedem Schuss es einen irgendwie die Ohren wegfetzt. Und ja, das habe ich auch einen Post davon gemacht, dass ich hoffe, dass Khan Yunis fällt, während ich auf der anderen Seite pflück. Also pflück, Avocados pflücken. Ich habe auch Bilder davon, auch was, was mir heute als Rassismus ausgelegt wird. Es gibt ganz viele auch so kleinere Initiativen, Menschen, die sich engagieren, zum Teil auch selber dafür in ihre eigene Tasche greifen. Zum Beispiel in Ramat Gan haben wir im Zuge von der Solidaritätsreise solche Leute, solche großartigen Leute getroffen, die haben vor dem 7.10. sich ein Haus bekommen von der Stadt, vermüllt und verdreckt und runtergekommen und haben angefangen, das zu renovieren und haben da so Tischtennis im obersten Stockwerk reingemacht. Und das war dann nachgefragt von Parkinson-Kranken, weil das wusste ich auch nicht. Bei Parkinson hilft Tischtennis spielen. Also Parkinson-Kranke verbessern ihre Lebensqualität, wenn sie Tischtennis spielen. Und die konnten dort Tischtennis spielen, weil es dort auch einen Bunker gab. Also sind die auch nach dem 7. Oktober 5 oder 6 Mal die Woche immer gekommen und haben dort gespielt. Und 2 Stockwerke hatten sie aber noch in dem Haus und die haben sie umgebaut für Familien aus Kiryat Shmona, weil die Evakuierten, das sind so viele, die sind so familienweise ansonsten, also wenn es nicht solche guten Leute gibt, die sich kümmern, dann sind die so familienweise in Hotelzimmern untergebracht. Und jetzt ist Kiryat Shmona so eine Entwicklungsstadt, ja, und auch Sderot, wo ja die Stadt, die auch evakuiert wurde. Das sind Leute, die haben sowieso schon, also das ein hartes Leben. Ja. Und wenn man die jetzt familienweise in Hotelzimmer steckt und dann gibt es soziale Spannungen und viele Menschen, die einfach zerbrechen. Drogen, Alkohol, Gewalt. Und es wird immer schlimmer für diese Leute, die in so Hotels und so untergebracht sind. Auch etwas, worüber nie berichtet wird, über das Schicksal der Evakuierten und auch tatsächlich wenig berichtet wurde in Israel. Inzwischen ist da mehr der Fokus drauf. Das sind Leute, die sind kaputt. Und auch, also für immer wahrscheinlich. Und wie gesagt, die ist in Ramat Gan, die Familien, die dort sein dürfen oder können, dank dem Naor und seinen Mitstreitern, haben dort eine andere Unterkunft. Das sind alles kleine Beispiele davon, um zu verdeutlichen, was Zusammenhalt bedeutet und wie wichtig der ist. Und gefährdet ist der Zusammenhalt allerdings auch, obwohl es jetzt einen Konsens gibt in Israel, dass dieser Zusammenhalt auch wichtig ist, um zu überleben. Das ist an jeder Ecke, steht Yachad Nenatzeach, zusammen werden wir gewinnen. Aber Teile von den Rändern des politischen Spektrums, Rechtsextreme, von denen manche auch in der Koalition sitzen und die ein mächtiges Sprachrohr haben, Kanal 14 ist sowas wie Fox News hoch 2, ganz schlimm, und aber auch zum Teil Extreme, ein paar Extreme von der Protestbewegungsseite, die drohen diesen Rückfall wieder in diese Auseinandersetzung vom 6. Oktober. Und problematisch in dem Zusammenhang ist Netanyahu selber, der natürlich keinen Rückhalt mehr hat in der israelischen Gesellschaft, abgesehen von so ca. 15% von Hardcore-Anhängern, die auch nur Kanal 14 konsumieren. Und der versucht sich, also das ist ja schon mal verrückt, dass der überhaupt noch Premier ist. Ja, also ganz extrem, sage ich mal, also ich mache mich jetzt mit der Aussage nicht gemein, aber ich nenne sie einfach. Der ehemalige Oberbefehlshaber der israelischen Armee, Dan Chalutz, hat gesagt, dass jemand, der sowas zu verantworten hat, dass er von jemand erwartet, dass er aufs nächste hohe Haus geht und runterspringt. Auf jeden Fall erwarten die Israelis aber mindestens, dass er hingeht und sagt, wenn der Krieg vorbei ist, bin ich nicht mehr da. Warum? Weil er damit sagt, alles, was ich jetzt tue, tue ich fürs Land. Aber wenn er das nicht tut, dann weiß man nie, tut er das, was er entscheidet fürs Land, oder denkt er an sich selber und an seinen weiteren, und es ist inzwischen klar, er hat gar nicht vor, irgendwie zurückzutreten, er will tatsächlich, er denkt, und das ist ganz, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz, ganz schwierig, diese Konstellation mit diesem Premier jetzt. Der versucht irgendwie jetzt so sich zu inszenieren als Oslo-Gegner und Verhinderer von dem palästinensischen Staat, irgendwie da noch Punkte zu machen, aber gleichzeitig auch, um eine Diskussion zu überlagern über seine Rolle überhaupt beim Stützen der Hamas und bei der katarischen Unterstützung der Hamas, den Geldfluss erlaubt hat, um die Hamas gegen die PA und von dem Schisma dann in der palästinensischen Gesellschaft zu profitieren und dadurch ein Zwei-Staaten zu verhindern. Also das ist natürlich alles fatal gewesen, diese Idee von diesem Teilen und Herrschen. Es ist schon Konsens, muss man sagen, in der israelischen Gesellschaft, dass Oslo ein Fehler war, natürlich aus der heutigen Sicht. Aber es ist ein noch viel, viel größerer Konsens, dass derjenige, der 15 Jahre fast ununterbrochen die Geschicke von diesem Land gelenkt hat, die Hauptverantwortung trägt. Wir auch nicht, also wer auch sonst. Aber nee, für Netanyahu und seine Hardcore-Anhänger ist alles nur Kampagne, Echsenjagd. Also es ist unfassbar für die, die nicht diese 15% sind. Und dabei hat Israel so viele Dilemmas, vor dem es steht, und die einen Politiker eigentlich bräuchten, der entscheidungsstark ist und von dem er weiß, dass er alles entscheidet fürs Gute vom Land. Vor allem seitdem klar wurde, dass militärischer Druck, Geiselbefreiung und Unterstützung durch Bündnispartner sich widersprechen. Das war am Anfang, wurde gesagt und sah auch erstmal so aus, als ob militärischer Druck und Geiselbefreiung zusammengeht. Die ersten Geiseln wurden befreit aufgrund von militärischem Druck, aber danach nicht mehr. Seit dem Beginn der Bodenoffensive wurden nur 3 Geiseln überhaupt operativ auch befreit. 3 wurden versehentlich getötet. Und es scheint nicht mehr möglich zu sein, durch militärischen Druck zu einer Befreiung zu kommen. Außerdem bedeutet militärischer Druck, dass die Bündnispartner von einem abrücken. Also das ist ein ganz arges Dilemma, vor allem, weil auch im Januar die Bodenoffensive mehr oder weniger eingestellt wurde. Also seit Januar kämpft die israelische Armee nicht mehr und macht nur noch so Polizeiaufgaben im Gazastreifen. Und zuletzt sind sie auch fast alle Truppen abgezogen. Und damit hat man das quasi aus der Hand gegeben, überhaupt diesen militärischen Druck, ohne dass die Geiseln befreit sind und ohne dass die Hamas vernichtet ist. Man hat tatsächlich weniger als die Hälfte der Hamas-Tunnel bisher vernichten können. Viele sind noch intakt. Man weiß nicht, wie viele palästinensische Terroristen da drin sind. Aber ganz offensichtlich können sie sich immer neu gruppieren, weil das hat es aufgezeigt. Die Israelis sind ja ins Schifa rein und wieder raus. Und dann, als sie wieder raus waren, sind hunderte Terroristen wieder rein. Okay, da sind die Israelis dann wieder rein, haben 200 getötet und 500 gefangen genommen. Aber das hat schon auch aufgezeigt, dass dieses Dilemma, außerdem auch im Hinblick von der Geiselbefreiung, also das eine, eine Druckmittel wäre der militärische Druck, das andere wäre das Koppeln von Hilfslieferungen an die Forderung, die Geiseln zu befreien, aber das ist auch kein Druckmittel mehr, seitdem ganz, ganz viele, also entgegen von dem, was hier berichtet wird, Hilfsmittel einfach in den Gazastreifen geliefert werden. Ganz problematisch, dass auch damit ein Signal gesendet wird an Terroristen, massakriert, verschanzt euch danach in der Zivilbevölkerung und ihr kommt damit davon. Zum Beispiel Rafiah, eine Stadt, die Israelis einnehmen müssen, weil dort noch 4 Hamas-Bataillone sind. Die militärisch kann die Hamas nicht in die Knie gezwungen werden, solange da noch so viele Bataillone intakt sind, aber das wird auch inzwischen von der Weltgemeinschaft abgelehnt, dass man Rafiah einnimmt. Und dann hat Israel faktisch hat Israel Gebiet verloren, zum ersten Mal seit 1948. Also da sitzen jetzt keine Terroristen mit ihrer Fahne, aber da sind auch keine Israelis. Das ist ein Gebiet, wo keine Israelis leben können, und damit meine ich den Norden vor allem. Das ist so ein hügeliges Gebiet, da können die Hisbollah-Terroristen von der anderen Seite mit so schultergestützten Raketen gezielt abschießen, was sie sehen, durch ihr Zielfernrohr. Also nicht diese Raketen, die dann so eine Fluglinie haben, so ballistische, und dann man nicht genau weiß, wo die landen. Nee, das ist Schusstreffer, da kann kein Mensch leben. Und was macht man? Gibt man das Gebiet auf? Oder drängt man die Hisbollah hinter den Litani-Fluss zurück? Sieht nicht so aus, als ob das irgendwie diplomatisch gelingen könnte. Also muss man sie militärisch zurückdrängen? Krieg. Alles sehr, sehr schwierige Entscheidungen, die Israelis treffen müssen. Und jetzt hat man einen Premier, für den geradezu charakteristisch ist und war und schon immer war, dass er nicht fähig ist, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Also er ist überhaupt sehr entscheidungsschwach, muss man sagen. Viele Sachen werden einfach nicht entschieden. Aber das ist halt nie so fatal wie in der jetzigen Situation, wo einfach Entscheidungen nicht getroffen werden. Stattdessen ein Gelaber von Nitzachon Muchlat, vom absoluten Sieg. Also was für ein absoluter Sieg, bitte, nach all den Verlusten vom 7.10. und seitdem und den Geiseln, die noch in Haft sind. Dieses Geschwätz, das nimmt ihm halt auch niemand mehr ab. Und am schlimmsten äußert sich darin, dass er keinen Plan präsentiert vom Tag danach. Und es ist nicht nur so, dass er keinen Plan präsentiert vom Tag danach. Inzwischen muss man sich fragen, ob er überhaupt einen hat. Weil nichts darauf hindeutet, dass er überhaupt einen Plan hat. Also er hat Koalitionspartner, die haben diese Idee, dass die Israelis das direkt verwalten können, also besetzen. Aber zum Glück sind 2 von den 3 Mitgliedern des Kriegskabinetts Leute mit Verstand. Der Verteidigungsminister Gallant und Benny Gantz, die das ganz klar ablehnen.